Erster Jahwe antwortete Mose, dass er ihn für den Pharao wie einen Gott machen würde, und sein Bruder Aaron sollte sein Sprecher sein. Zweiter Mose sollte alles berichten, was Jahwe ihm sagte, und Aaron sollte es dem Pharao vortragen, damit dieser die Israeliten aus seinem Land ziehen ließ. Dritter Jahwe würde den Pharao stur machen und viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun. Vierter, der Pharao würde ihnen jedoch nicht zuhören, deshalb würde Jahwe die Ägypter bestrafen und sein Volk, die Israeliten, mit großer Macht aus Ägypten führen. Fünfter, die Ägypter sollten dann erkennen, dass er Jahwe ist, wenn er seine Macht an ihnen zeigte und die Israeliten aus ihrer Mitte führte. Sechster, Mose und Aaron taten genau das, was Jahwe ihnen befohlen hatte. Siebter, Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao sprachen. Achter, danach sprach Jahwe zu Mose und Aaron. Neunter, Jahwe sagte, wenn der Pharao euch auffordert, ein Wunder zu tun, sollst du Aaron befehlen, wirf deinen Stab vor den Pharao, dann wird er sich in eine große Schlange verwandeln. Zehnter, Mose und Aaron gingen zum Pharao und taten, was Jahwe befohlen hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und seinen Dienern hin, und der Stab verwandelte sich in eine große Schlange. Elfter, der Pharao rief aber seine weisen Männer und Zauberer, die ägyptischen Zauberer taten dann dasselbe mit ihren geheimen Künsten. Zwölfter, jeder von ihnen warf seinen Stab hin, und diese verwandelten sich auch in große Schlangen, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Dreizehnter, aber der Pharao blieb stur und hörte nicht auf sie, so wie Jahwe es vorhergesagt hatte. Vierzehnter, danach sagte Jahwe zu Mose, der Pharao ist sehr stur, er weigert sich, das Volk gehen zu lassen. 15. Geh morgen früh zum Pharao. Wenn er zum Wasser geht, sollst du ihn am Ufer des Nils treffen und den Stab in der Hand halten, der sich in eine Schlange verwandelt hat. 16. Und sag zu ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir geschickt, um dich aufzufordern, lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste anbeten können. Aber du hast bisher nicht gehorcht. 17. Jahwe sagt, daran wirst du erkennen, dass ich Jahwe bin, ich werde mit dem Stab, den ich in der Hand habe, auf das Wasser des Nils schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln. 18. Die Fische im Nil werden sterben, und der Nil wird stinken, so dass die Ägypter kein Wasser mehr daraus trinken wollen. 19. Jahwe sagte zu Mose, befiehl Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand über alle Gewässer Ägyptens aus, über Bäche, Kanäle, Teiche und alle Wasserbehälter. Alles Wasser soll zu Blut werden, und Blut soll in ganz Ägypten sein, auch in Holz- und Steingefäßen. 20. Mose und Aaron taten, was Jahwe ihnen befohlen hatte. Aaron hob den Stab und schlug damit auf das Wasser des Nils vor dem Pharao und seinen Dienern, da verwandelte sich alles Wasser im Nil in Blut. 21. Die Fische im Nil starben, und der Nil stank, so dass die Ägypter kein Wasser mehr daraus trinken konnten. Überall in Ägypten war Blut. 22. Aber die ägyptischen Zauberer konnten mit ihren geheimen Künsten dasselbe tun. Der Pharao blieb stur und hörte nicht auf sie, so wie Jahwe es vorhergesagt hatte. 23. Der Pharao drehte sich um und ging nach Hause, ohne dass er die Sache ernst nahm. 24. Die Ägypter gruben überall um den Nil herum nach Wasser, um etwas zu trinken, weil sie das Nilwasser nicht trinken konnten. 25. Die Plage, die Jahwe mit dem Nil brachte, dauerte 7 ganze Tage. 26. Danach befahl Jahwe Mose, geh zum Pharao und sag ihm, Jahwe spricht, lass mein Volk ziehen, damit sie mich anbeten können. 27. Wenn du dich aber weigerst, sie gehen zu lassen, werde ich eine Froschplage über dein ganzes Land bringen. 28. Der Nil wird voller Frösche sein, und sie werden herauskommen und in deinen Palast, dein Schlafzimmer und dein Bett kriechen. Sie werden auch in die Häuser deiner Diener und deines Volkes sowie in deine Backöfen und Teigschüsseln gelangen. 29. Die Frösche werden sogar an dich selbst, deine Diener und alle deine Beamten kriechen.